1. Das Wort des Herrn Word Ernüten Ming gerichtet und Erging Folgendermaßen. 2. Menschensen, du sollst prophezeien und verkünden, dass der Herr Gott dazu aufruft, über den kommenden Tag des Unheils zu klagen. 3. Denn ein entscheidender Tag ist nahe, j. der Tag des Herrn Rucht Herren, es Word einsieht der Dunkelheit und des Gerichts für die Volke sein. Für ein Schwert Word über Ägypten kommen, warending Kush gross Angst hecht, sobald die Ägypter fallen, Reichtum gerobt und ihr Fundamentis erstort werden. 5. Kush, put, Lud und Alva bundeten Volke, einschließlich der Krita, werden gemeinsam im IT den Ägypten im Krieg durch das Schwert umkommen. 6. Der Herr erklärt, dass die Unterstützer Ägyptens fallen und sein Stolz schwinden Word, von Migdol bis sein werden sie durch das Schwert sterben. 7. Das Land Word inmitten anderer verwüsteter Gebiet od Ligen, und sein Stadt die werden zwischen Ruinen verlassen sein. 8. Wenn ICH Ägypten in Brand setzt und el sein Helfer vernichtet werden sie erkennen, dass ICH der Herr bin. 9. An jenem Tag werden Boten auf Schiffen ausgesandt, das sorglos Kush zu erschrecken, die das Unglück Ägyptens an ausweichlich naht. 10. Gott, der Herr, verkündet, dass dem Prunk Ägyptens durch die Hand Nebuchadrezzars, des Königs von Babel, ein Ende bereiten Word. 11. Wenn sein hier, das aus grausamen Volken bestet, werden herbeigeführt, das Land mit dem Schwert zu verwüsten und mit Gefallenen zu füllen. 12. ICH Word die Nilstrom austrocknen lassen, das Land und Bosswillage Menschen verkaufen und es durch fremde Volk verwüsten, dies habe ICH, der Herr, beschlossen. 13. Der Herr kundigten, die Gottesbilder in Noph zu vernichten und die Herrschaft der Ägyptischen Fürsten dauerhaft zu binden, waren das Land in Furcht versetzt. 14. ICH Word Parthras verwüsten, Zoen in Brand stecken und das Gerichten der Stad no vollstrecken. 15. Mein Zorn Word sich über sin, die Festung Ägyptens, Ergießen, und ICH Word die Menschenmassen in no ausrotten. 16. When ICH Ägypten in Brand sets, Word sin vor Angst zitten, no Word gewaltsam erobert und noch Word taglich von Feinden bedrängt. 17. Die Jungen Männer von Onnen Pibeset werden im Kampf fallen, waren die übrigen Bewohner der Stadt in die Gefangenschaft sehen müssen. 18. In Tagpanches Word es dunkel werden, wenn ICH die Markt Ägyptens Bresch und seinem Stolz ein Ende setzt, wolken werden die Stadt einhallen und ihr Tochterstadt gehen ins Exil. 19. Durch die Strafgerichte in Ägypten werden sie schließlich anerkennen, dass ICH der Herr bin. 20. Im 11. Jahr, siebten Tag des ersten Monats, empfing ICH ernüt ein Botschaft vom Herrn. 21. Gott erklärt, dass den Arm des Pharaos gebrochen habe, so dass dieser nicht mehr geheilt oder verbunden werden kann, Gemmels wieder ein Schwert zu führen. 22. Die Schalb kundig der Herren, das gegen den Pharao vorgehen Word, im Badarm zu brechen und im die Waffe aus der Hand zu schlagen. 23. ICH Word die Ägyptische Bevölkerung unter die Verschieden in Nationen zerstreuen und sie in fremde Lande vertrieben. 24. Warend ICH die Arm des Königs von Babelstorkend im Mein Schwert übergeb, Word ICH die Kraft des Pharaos vernichten, so dass vor seinem Gegner y ein Todgewand erstonen Word. 25. ICH Word den König von Babel unterstützen, waren der Pharao Maklos Word, so werden sie erkennen, dass ICH der Herr bin, wenn Babel mein Schwert gegen Ägypten schwingt. 26. In dem ICH die Ägypter unter die Volke Vertil und sie in Fernlande versprenge, werden sie einsehen, dass ICH der Herr bin.